Am 13. September gab ein Sprecher des Koreanischen Komitees für Frieden in Asien und Pazifik eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Durch die bösen extremen Provokationen der feindlichen Kräfte, die sie unter dem Vorwand des Atomsprengkopf-Explosionsversuchs der TPRK verüben, befindet sich heute die koreanische Halbinsel in der schlimmsten explosiven Lage. Die USA und ihre Anhänger machen einen großen Lärm, als ob die Atombomben auf Washington oder Seoul gefallen seien, und hetzten die UNO dazu auf, eine angebliche Presseerklärung zu veröffentlichen. Sie behaupten, dass sie die härtesten Sanktionen für die völlige Erddrosselung Nordkoreas verhängen und diese militärische Präventivschläge versetzen werden. So bedrohen und erpressen sie die TPRK ganz extrem. An deren Spitze rast eben das landesverräterische Pakgun-Regime Südkoreas wie eine Schar der tollwütigen Hunde. Die Landesverräterin Pakgun-hye, die sich über den Atomdonner der TPRK erschrak, musste ihre Auslandsreise vorfristig beenden und eilig zum Blauen Haus zurückkommen. Auf den heimtückischen Beratungen, die tagtäglich stattfinden, verleumdet sie wagemutig die höchste Würde der TPRK und hetzt durch hysterische Anfälle wie das Verhängen des staatlichen Ausnahmezustandes und die Vervollkommnung der Bereitschaft zur Rache ihre Untertanen zu tollkühnen Anti-TPRK-Provokationen auf. Die südkoreanische Armee machte sogar den Plan für die Schaffung des sogenannten Drei-Achsen-Angriffssystems, der die Vernichtung der Atomwaffen und Raketen der TPRK zum Ziel hat, und den Operationsplan für große Rache der Öffentlichkeit zugänglich und lässt ohne Zögern kriegslustige Äußerungen fallen, dass sie das Führungsgremium vom Norden völlig beseitigen und Pyongyang von der Weltkarte wegstreichen werde. Hierbei erregt es große Besorgnis, dass diese extremen Provokationspläne bereits in die Tat umgesetzt werden. In Verschwörung mit den USA lässt das südkoreanische Regime die nuklearen strategischen Vermögen wie die Verbände der strategischen Atombomber B-52, B-1B und B-2 und das Atom-U-Boot in Südkorea und dessen Umgebung stationieren. Und am Mitte Oktober will es auch die Kampfgruppe mit dem amerikanischen atomgetriebenen Flugzeugträger Ronald Reagan ins koreanische West- und Südmeer eindringen lassen, um eine gemeinsame Übung für den präzisen Angriff auf das Führungsgremium der TPRK durchzuführen. Bisher ergriff die TPRK hintereinander die schwerwiegenden Maßnahmen zur Verstärkung der Atomstreitkräfte des Staates. Es war eine unvermeidliche und völlig gerechte Wahl dafür, vor dem beispiellosen politisch-wirtschaftlichen Druck der USA und ihrer Anhänger und vor ihrer militärischen Drohung, die Souveränität und Würde des Landes und das Existenzrecht der Nation zu schützen. Diesmal unternahm die TPRK den Explosionstest des Atomsprengkopfes, die höchste Etappe der Entwicklung der Nuklearwaffe. Weil die Erddrosselungsmachenschaften der USA und Südkoreas gegen die TPRK, deren Ziel offen der Systemumsturz und die Beseitigung des Führungsgremiums sind, nun unzulesbar den Höhepunkt erreicht haben. Pakgun-hye und die südkoreanischen Kriegsfanatiker sollen ihren Gegner, der sich grundlegend geändert hat, genau einsehen und nicht gestützt auf die USA und Japan dumm handeln. Falls die USA und ihre Handlanger das kleinste Anzeichen für den Beginn der Kopfjagdoperation für den Systemumsturz und die Eroberung von Pyongyang geben, würde den Fassung Artillerietruppen der strategischen Armee der koreanischen Volksarmee mit ihren Atomsprengköpfen sofort der Befehl zum Start erteilt, selbst wenn dies nicht der Wunsch der TPRK ist. Pakgun-hye weiß gar nicht, was Krieg und Feuer sind, und redet wagemutig von der Verbrennung von Pyongyang. Weil sie mit ihrer kurzen Zunge Unsinn redet, würden die Atomsprengköpfe der TPRK die Stadt Seoul im Augenblick in Schutt und Asche legen. Diese grausame Wahrheit soll sie leidvoll annehmen. Alle Sanktionen, Provokationen und Drücken würden nie Stellung der TPRK als eines unbestrittenen Atomstaates zerstören. Und die verruchten politisch-militärischen Provokationen würden einen erbarmungslosen Atomangriff der TPRK zum endgültigen Untergang der Feinde verursachen. Die staatlichen atomaren Streitkräfte der TVRK werden bei der Verteidigung der höchsten Würde und Interessen des Landes und beim Schutz der Souveränität und Existenzrechte der Nation ihre heilige Aufgabe erfüllen und zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit in Nordostasien aktiv beitragen.